Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Do you remember yesterday I talked to you about the importance Gestern habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, to understand that when we celebrate communion, zu verstehen, dass das Feiern des Abendmahls, that to remember the body of the Lord always has a double meaning. wenn wir uns an den Leib des Herrn erinnern, immer eine doppelte Bedeutung hat. It has the meaning we remember that the body of Jesus was broken so that we can have healing. Wir erinnern uns daran, dass der Leib Jesu gebrochen wurde, damit wir Heilung erfahren können. But it remembers that everybody who accepted Jesus as the Savior, Aber es erinnert uns auch daran, dass alle, die Jesus als ihren Retter angenommen haben, is now part of the body of Jesus. jetzt Teil des Leibes Jesu sind. So when you treat them in a dishonoring way, like they did there in Corinth, Wenn du sie also respektlos behandelst, wie es in Korinth der Fall war, you are literally dishonoring Jesus himself. entehrst du buchstäblich Jesus selbst. I told you earlier Ich habe bereits gesagt, that when Saul persecuted the church, dass Saulus, als er die Gemeinde verfolgte, he didn't do anything to Jesus in his own opinion. seiner Meinung nach überhaupt nichts gegen Jesus getan hat. Only against the Christians. Nur gegen die Christen. What did voice from heaven say? Was sagte die Stimme aus dem Himmel? It did not say, Saul, Saul, why do you persecute the Christian? Sie sagte nicht, Saul, Saul, warum verfolgst du die Christen? It didn't even say, Saul, Saul, why do you persecute the church? Sie hat auch nicht gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? It said, Saul, Saul, why do you persecute me? Sie sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? And then he asked, who are you? Daraufhin fragte Saulus, wer bist du? And the voice came very clear. Die Stimme war sehr deutlich. I'm Jesus, whom you are persecuting. Ich bin Jesus, den du verfolgst. So if you persecute a Christian, you're persecuting Jesus. Wenn du also einen Christen verfolgst, verfolgst du Jesus. If you speak bad about a Christian, you speak bad about Jesus. Wenn du schlecht über einen Christen redest, redest du schlecht über Jesus. You cannot separate the body of Jesus from Christians because they are the same. Du kannst den Leib Jesu nicht von den Christen trennen, denn sie sind ein und dasselbe. Paul never did anything against Jesus in his understanding. He thought he did Jesus a favor. Nach seinem Verständnis hat Paulus nie etwas gegen Jesus getan. Er dachte, er tat Jesus einen Gefallen. But from the very first day of his salvation, of his conversion, Aber gleich am ersten Tag seiner Errettung, seiner Bekehrung, Jesus taught him that you cannot separate Christians and me. lehrte Jesus ihn, dass man Christen und Jesus nicht trennen kann. So what did they do there in Corinth? Was haben sie dort in Korinth getan? They dishonored their brothers and sisters by not sharing their food or their abundance with them. Sie entehrten ihre Brüder und Schwestern, indem sie ihr Essen und ihre Fülle nicht mit ihnen teilten. And at the same time while they did that, Gleichzeitig they broke the bread and remembered the body of Jesus broken. brachen sie das Brot und erinnerten sich an den gebrochenen Leib Jesu. A complete and total contradiction. Ein vollständiger und absoluter Widerspruch. Because dishonoring a single Christian, you are automatically dishonoring Jesus. Denn wenn du einen einzelnen Christen nicht ehrst, ehrst du automatisch auch Jesus nicht. And this is the lesson that Paul is trying to teach them. Diese Lektion versucht Paulus ihnen beizubringen. Trying to teach this to us. Und er versucht dies auch uns zu lehren. Mohammed did dishonor a Christian if this honored the very body of Jesus himself. In dem Moment, in dem wir einen Christen nicht ehren, entehren wir den Leib Jesu selbst. So either don't break bread and be thankful for what Jesus did for you. Entweder du brichst nicht das Brot und bist dankbar dafür, was Jesus für dich getan hat. If you don't honor your Christian brothers. Wenn du deine christlichen Brüder nicht ehrst. Or the better thing is to honor your Christian brothers and take the bread. Oder was besser ist, du ehrst deine christlichen Brüder und nimmst das Brot. You're not supposed to ever dishonor a single Christian and take the bread in communion. Du sollst niemals einen einzelnen Christen nicht ehren und das Brot und das Abendmahl nehmen. And then he continues. Dann fährt Paulus fort. He did the same with the cup of wine after supper, and he said, Vers 25. Dasselbe tat er mit dem Weinkelch nach dem Abendmahl und sagte, This cup seals the new covenant with my blood. Dieser Kelch besiegelt den neuen Bund mit meinem Blut. Drink it, and whenever you drink this, do it to remember me. Trinkt daraus, und wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Let me ask you a question. Ich frage dich. Do you really think that God made a covenant with you personally? Glaubst du wirklich, dass Gott mit dir persönlich einen Bund geschlossen hat? Of course not. Natürlich nicht. Listen, my dear friend. Hör zu, mein lieber Freund. If you believe that there exists a new covenant between God and you individually, you have not understood the new covenant. Wenn du glaubst, dass es einen neuen Bund zwischen Gott und dir persönlich gibt, hast du den neuen Bund nicht verstanden. We'd like to think that way about the new covenant, don't we? So denken wir aber gerne über den neuen Bund, nicht wahr? Of course not. Natürlich nicht. The new covenant was made and sealed with the blood between two people. Der neue Bund wurde mit dem Blut zwischen zwei Personen geschlossen und besiegelt. Between the Father and between Jesus. Zwischen dem Vater und Jesus. And with the blood, Jesus sealed that covenant. Mit dem Blut hat Jesus diesen Bund besiegelt. And every single Christian, any place in the world, jeder einzelne Christ, überall auf der Welt, puts his faith in what Jesus did on the cross, der daran glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat, and of course through his burial and his resurrection and ascension, und natürlich auch durch sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, now becomes part of this incredible covenant. Wird nun Teil dieses einzigartigen Bundes. Now remember, denk daran, there is no covenant between you and God, only between God and Jesus and the body of Christ. Es gibt keinen Bund zwischen dir und Gott, sondern nur zwischen Gott und Jesus und dem Leib Christi. So, how can you dishonor any member of the body of Christ? Wie kannst du ein Glied des Leibes Christi nicht ehren? And at the same time drink the wine and say, God, I thank you for the new covenant. Und gleichzeitig den Wein trinken und sagen, Gott, ich danke dir für den neuen Bund. It's a complete contradiction. Das ist ein völliger Widerspruch. So, this is why Paul is telling them that they have committed a very serious sin. Deshalb sagt Paulus ihnen, dass sie eine sehr schwere Sünde begingen. Remember. Denk daran. In John 13, when Jesus did that, what Paul is describing here. Das in Johannes 13, als Jesus das tat, was Paulus hier beschreibt. Jesus never offered this cup to a few chosen. Dass Jesus diesen Kelch nicht einigen wenigen Auserwählten angeboten hat. Now Jesus chose a few to go up with him on the mountain of transfiguration. Jesus wählte einige wenige aus, um mit ihm auf den Berg der Verklärung zu gehen. Peter, James and John. Petrus, Jakobus und Johannes. But when it came to the new covenant, aber als es um den neuen Bund ging, Jesus even offered that cup to Judas. Bot Jesus diesen Kelch sogar Judas an. Knowing that same night he would betray him. Dabei wusste er, dass er ihn noch in derselben Nacht verraten würde. He offered it to Peter, knowing he would deny him. Er bot ihn Petrus an, wissend, dass er ihn verleugnen würde. So you're not supposed to eat bread and drink wine and dishonor your Christian brother. Du sollst nicht Brot essen und Wein trinken und deinen christlichen Bruder nicht ehren. It's like a smack into the face of Jesus who sealed that new covenant. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht von Jesus, der diesen neuen Bund besiegelt hat. I will see you tomorrow. Bis morgen.